You know what the Bible actually says? Sag mal, die Bibel. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, weißt du, was die Bibel sagt? That we've been bought with the precious blood of Jesus Christ. Dass wir mit dem kostbaren Blut Jesu Christi erkauft wurden. If I've been bought with the precious blood of Jesus Christ, that means I don't even belong to myself. Wenn ich mit dem kostbaren Blut Jesu Christi erkauft wurde, heißt das, dass ich nicht mehr mir selbst gehöre. If I don't be... Think about this. Denk darüber nach. If I don't even belong to myself, how do I think the car I have belongs to me? Wenn ich mir nicht selbst gehöre, wie kann ich denken, dass das Auto, was ich habe, mir gehört? I mean, how does this even make sense? Was hat das für einen Sinn? Jesus bought me, so that means I am not the owner of my own life anymore, but I think I'm the owner of a little car that's just material. Jesus erkaufte mich, das heißt, ich bin nicht mehr der Eigentümer meines eigenen Lebens, aber ich denke, dass ich der Besitzer eines kleinen Autos bin, was nur etwas Materielles ist. You know, if you think a little logic, honestly, it makes no sense if we think that we are owner of any material thing. Wenn du logisch überlegst, ehrlich, macht es absolut keinen Sinn, dass wir denken, wir seien Besitzer von materiellen Sachen. We Christians are not owner of our life, never mind anything else. Wir Christen sind weder Besitzer unseres eigenen Lebens noch von etwas anderem. I was maybe in my 30s. Ich war in meinen 30ern. The Lord really, really began to speak to me from Luke chapter 16. Als der Herr anfing, durch Lukas 16 zu mir zu sprechen. I spent a lot of time thinking and meditating about it. Ich verbrachte viel Zeit damit, darüber nachzudenken und zu meditieren. You know, when Jesus is making a statement that is so deep and so profound. Jesus macht eine tiefe und fundierte Aussage. And he's talking about how he measures generosity. Er spricht darüber, wie er Großzügigkeit bemisst. Then he also shares how important it is that we steward well what we have. Dann redet er auch darüber, wie wichtig es ist, das gut zu verwalten, was wir haben. And he's actually talking about financial things. Dabei geht es tatsächlich um finanzielle Sachen. You know, and then he makes this statement. Und dann macht er diese Aussage. He who is not faithful with the material things that's been entrusted to him, who will entrust him the true spiritual riches? Wer nicht treu ist mit den materiellen Dingen, die ihm anvertraut sind, wer soll ihm dann die wahren geistlichen Reichtümer anvertrauen? Think about it. Denk darüber nach. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. If you would have to choose to be entrusted with multi-millions of reais, dollars, euros, whatever. Wenn du wählen müsstest, ob dir entweder Millionen reais oder Euros anvertraut werden, or the true deep spiritual riches, the wealth of word of knowledge and gifts of healings and miracles and steward the presence of God. Oder die wahren tiefen geistlichen Reichtümer, die Fülle an Worten der Erkenntnis, Gaben der Heilung, Zeichen und Wunder und die Gegenwart Gottes zu verwalten. Which one of those two things would you rather steward? Was von beiden würdest du lieber verwalten? Think. Denk nach. The material thing influences people only for a very short period of time, a few years on earth. Das Materielle hat nur sehr kurzzeitig Einfluss auf Menschen, nur für ein paar Jahre auf Erden. You know, think. Denk. If I steward billions, wenn ich Billionen verwalte, and with the billions I whatever build homes for the children and help the poor and buy houses and food for them. Und mit diesen Billionen baue ich zum Beispiel Häuser für die Kinder, helfe den Armen, kaufe Häuser und Essen für sie. This is nice. Dann ist das schön. But this is only temporary, earthly. Aber das ist nur temporär, nur irdisch. But if I steward very well whatever God trusts me with materially. Doch wenn ich die materiellen Güter, die Gott mir anvertraut, sehr gut verwalte. Jesus said, if I'm faithful with these things, then I will be entrusted to the true spiritual riches. Dann sagt Jesus, weil du treu mit diesen Dingen warst, werden dir die wahren geistlichen Reichtümer anvertraut. Through my true spiritual riches that God entrusted me, because I'm a good steward with material things. Durch meine wahren geistlichen Reichtümer, die Gott mir anvertraut hat, weil ich ein guter Verwalter der materiellen Dinge war. I can impact people and that impact will last throughout all eternity and never end. Kann ich nun Menschen prägen und die Auswirkung wird für alle Ewigkeit bestehen bleiben und kein Ende haben? Ask a question. Lass mich dir eine Frage stellen. You want to impact people for a few decades on earth or for all eternity? Willst du für ein paar Jahrzehnte Menschen prägen oder für alle Ewigkeit? That's a very serious thought. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Because eternity lasts forever. Denn die Ewigkeit bleibt für immer. You know, when I stand before Jesus once in heaven, wenn ich im Himmel vor Jesus stehen werde, I I want to see millions of people who are deeply impacted through the spiritual riches that God has entrusted me with. Möchte ich Millionen von Menschen sehen, die von den geistlichen Reichtümern, die Gott mir gegeben hat, tief beeinflusst wurden. That's what I really desire. Das wünsche ich mir wirklich. So how, this is the big question, how can I be entrusted with these true spiritual riches? Also, wie werden mir diese geistlichen Reichtümer anvertraut? By being a good steward with the material things. Indem ich ein guter Verwalter der materiellen Dinge bin. Now listen, I can already hear the religious people with the poverty spirit say. Ich kann schon die religiösen Leute mit einem Armutsgeist sagen hören. Ah, I don't like anything material, just get rid of everything and live simple. Ich möchte nichts Materielles, sondern alles loswerden und einfach leben. Then I'm going to get the true spiritual riches. Dann werde ich die wahren geistlichen Reichtümer erhalten. Yeah, that's what the monks did. So haben es die Mönche gemacht. What did they do? Was haben sie gemacht? Think about it. Denk darüber nach. That's completely the wrong of the religious approach. Das ist die völlig falsche religiöse Herangehensweise. The right approach is very simple. Die richtige Herangehensweise ist sehr einfach. Lord, thank you for all the wonderful material things you give me. Herr, danke für all die wunderbaren materiellen Sachen, die du mir schenkst. I'll be carefully stewarding them well. Ich werde sie achtsam und gut verwalten. The things that you want me to enjoy, I will enjoy. Totally and with all of my heart. Alles, das du möchtest, dass ich es genieße, werde ich von ganzem Herzen genießen. And the things that you want me to generously share with others, I will do so. Und Dinge, die du möchtest, dass ich sie großzügig mit anderen teile, werde ich teilen. Paul says. Paulus sagt. God gives seed to sow and bread to eat. Gott gibt Saat, um zu säen und Brot, um zu essen. The religious sow the bread. Die Religiösen sehen das Brot. And that never brings any fruit. Und das bringt niemals Frucht. And the greedy eat the seed. Und die Geizigen essen die Saat. And that never brings fruit either. Und das bringt auch keine Frucht. But the true spiritual people, aber die wahren geistlichen Menschen, they've learned to discern, haben gelernt zu unterscheiden. What is the bread that God wants me to enjoy with all of my heart? Was ist das Brot, von dem Gott will, dass ich es von Herzen genieße? A nice vacation, the house I live in, the car I drive. Ein schöner Urlaub, das Haus, in dem ich wohne, das Auto, das ich fahre. I will not sow it and throw it away. It's my bread. Ich werde es nicht aussehen und wegwerfen, denn es ist mein Brot. But the seed that he has entrusted me with, I will never touch to eat. Aber die Saat, die mir anvertraut hat, werde ich niemals anrühren, sie zu essen. Reinhard, how do you know which is which? Reinhard, woher weißt du, was ist? Quite simple, ask him. Ganz einfach, frag ihn. If he gave it to me, he knows which is which. Wenn es mir gegeben hat, dann weiß auch, was ist. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.